Damit hat sich der Pumuckl allerdings gründlich geirrt. Ihr wisst doch, wer der Pumuckl ist. Ganz einfach. Ein Kobold. Und wisst ihr, was ein Kobold ist? Im Lexikon steht's ganz genau. Ein kleiner, meist unsichtbarer Hausgeist. Dieses meist allerdings gibt zu denken. Denn es heißt so viel wie zwar oft, aber nicht immer unsichtbar. Irgendjemand muss ihn also irgendwann einmal sehen können oder einmal gesehen haben. Aber wer? Darüber gibt das Lexikon leider keine Auskunft. Die muss ich euch geben. Ich weiß nämlich zufällig, wer einen Kobold hat, den er sehen kann, sobald er mit ihm allein ist. Der Schreinermeister Eder. Vielleicht kennt man auch jemand mit einem Kobold, aber dieser Kobold heißt dann bestimmt Schlumpumpel oder Zwiedackel oder Schnurrgickel, während der Kobold, von dem ich euch erzähle, eben Pumuckl heißt. Das ist ein kleiner, strubbeliger Kerl, gerade so groß, dass er auf Meister Eders Hand sitzen kann. Und er ist meistens daran schuld, wenn etwas unauffindbar verschwunden ist, was man eben noch an den dafür vorgesehenen Platz gelegt hatte. Ich sage meistens, habt ihr es gehört? Der Schreinermeister Eder hat seine Werkstatt in einem Hinterhaus. Der Meister Eder lebt ganz allein. Er hat keinen Gesellen, keinen Lehrling, keinen Hund, keine Katze, keinen Vogel. Er hat nur den Pumuckl. Und von dem wusste er auch lange Zeit nichts. Bis eines Tages diese Geschichte mit dem Leimtopf passierte. Und das war so. Schon den ganzen Tag war es in der Werkstatt wie verhext gewesen. Ja, zum Kuckuck. Wie oft muss ich denn die Feile noch suchen? Ich weiß doch bestimmt, dass ich sie gerade eben dahergelegt habe. Ah, da liegt sie ja. Auf dem Stuhl. Ja, wie kommt denn die dahin? So, jetzt noch eine Kleinigkeit abfallen, dann passt das Schloss rein. Ja, gut, so jetzt. Wo sind denn die Schrauben? Ja, ich weiß ganz bestimmt, dass ich die Schrauben hierher gelegt habe. Nein, die sind weg. Ah, siehst ja gut, dass ich eine Kiste voll Schrauben habe. Und dass eine Kiste nicht einfach verschwinden kann. Ah, oje, oje. Das hat mir gerade noch gefehlt. Die ganze Nagelkisten auf dem Boden. Eine schöne Bescherung, weil das Zusammenräumen nicht aufhält. Wenn die Frau Steinhäuser kommt und das Kästchen abholen will, bin ich wieder nicht fertig. Was war denn jetzt das? Das hat sich fast wie eine Maus angehört. Wart nur, das werden wir gleich haben. Alles kann ich leiden, aber Mäuse auf keinen Fall. Aha, dort ist sie jetzt. Wart nur, verehrte Maus, da ist jetzt gleich ausgequickst. Hab schon ein geeignetes Holzscheit. Bei mir wirst du nicht fett. Aha, dort beim Leimtopf, da hat sich doch was gerührt. Wart nur. Aber was war denn jetzt das? Eine schöne Bescherung. Ich werd verrückt. Da klebt ja was Rotes an meinem Leimtopf. Vielleicht ist das ein Vogel, der reden kann. Unsinn, ich bin kein Vogel. Ha? Ich bin der Pumuckl und ich klebe an deinem dummen Topf. Ich bin weg da. Pfui, weg, pfui, pfui, ja. Pfui, weg. Ja, das hat ja einen Kopf und zwei Beine und zwei Arme und zwei Ohren und zwei Augen. Tatsächlich. Und alles ganz klein. Das ist ja zum Lachen. Das ist gar nicht zum Lachen. Weg will ich, weg. Langsam, ich helfe dir schon. Hoffentlich zerbrichst du nicht, wenn man an dich hinkommt. Oh, Unsinn, Kobolde zerbrechen nicht. Was bist du? Ein Kobold, jawohl, ein Kobold. Und jetzt mach mich hier weg. Ja, bin ja schon dabei. So, also, ich weiß wirklich nicht, ob ich wach oder ob ich träume. Ich kann dich ja zwicken. Au. Der Pumuckl zwickt, zwickt sehr geschickt. Nein, wie der hüpft. 10 Zentimeter groß und hüpfen wie ein Floh. Hör auf zu lachen. Ich versteck dir sonst wieder die Pfeile. Auf nicht mehr wiederfinden, versteckst du. Lass die Pfeile da. Nein, die lass nicht da. Du, sag mal, warst du's, der mir immer alles versteckt hat? Sag. Pumuckl neckt. Pumuckl versteckt. Was? Eder entdeckt. Und keiner was meckt. Merkt, meinst du? Ja, das weiß ich schon. Merkt. Aber das reimt sich ja nicht. Und ich reime nun mal sehr gerne rein. Ich hab's aber doch gemerkt. Ja, aber bloß, weil ich sichtbar geworden bin. Dieser dumme Leim wollte auf die Seite springen. Was? Wegen dem Holz. Stück da und dann bin ich an deinem Leimtopf gekommen und dann bin ich kleben geblieben. Ja, ich könnte mir vor Zorn, könnte ich mir mindestens 2 Haare ausreißen. Hast ja genug auf dem Kopf. Wer überhaupt mal Zeit, dass du dich kämmst. Pfui. So. Kämmen, das ist ja pfui und sichtbar sein ist auch pfui. Na, was ist jetzt? Aber das ist doch kein Grund zum Weinen. Ich bin sichtbar. Diese Koboldschande. Wieso, das verstehe ich nicht. Bist du denn sonst nicht sichtbar? Nein, ich bin sonst nicht sichtbar. Du musst ja sichtbar sein, aber ich bin nicht sichtbar. Mhm. Weißt du, und nur weil ich hängen geblieben bin, deshalb. Ja. Weißt du, es ist ja nicht so. Guck mal, wenn ein Kobold an einem menschlichen Ding hängen bleibt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Oder von einem Menschen eingezwickt oder festgehalten wird, dann wird er sichtbar. So. Das ist ein altes Koboldsgesetz. Da kriege ich ja gleich eine Gänsehaut. Du darfst von mir aus gern wieder unsichtbar werden. Nein, weißt du, es ist so, wer mich einmal gesehen hat, der wird mich immer sehen. Ist auch ein Koboldsgesetz. Unsichtbar bin ich nur noch für andere Menschen. Auch wieder ein Koboldsgesetz. Ein dummes Gefühl, sichtbar zu sein. Sehr dummes Gefühl. Ja, aber wenn du einfach wegläufst, fort, davon und nie mehr herkommst, dann kannst du doch unsichtbar bleiben. Ich muss aber doch bei dem bleiben, der mich einmal gesehen hat. Das ist ein Koboldsgesetz. Mhm. Woher weißt du das? Ich weiß eigentlich nicht, ob mir das passt. Das weiß ich auch nicht, aber das ist eben mal so, nicht? Ah, eine ganz schöne Bescherung. Und überall bin ich noch voller Leim. Ich hole warmes Wasser. Pass auf, ich hole warmes Wasser, damit geht es weg. Ja, warmes Wasser. Ja. Du, wer bist? Jetzt fällt mir etwas ein. Ja. Vielleicht ist es doch ganz gut, dass du da bist. Wir haben einmal in der Schule ein Gedicht gelernt. Von dem weiß ich zwar nur noch den Anfang, aber der hieß so, der Anfang. Ja. Wie war es doch in Köln vor dem mit Heinzelmännchen so bequem? Was hast du denn? Ich will nicht von Heinzelmännchen hören. Das Heinzelmännchen. Aber Heinzelmännchen sind doch ein niedriges Pack. Jawohl, die arbeiten alle. Ja, bist du denn kein Heinzelmännchen? Unsinn, ich bin ein Kobold. Ich bin ein Nachfahre der Klabautermänner. Der Klabautermänner? Ja, der Klabautermänner. Heißt es nicht, dass es die nur auf Schiffen gibt? Ja, auf Segelschiffen. Mhm. Wo der Meeressturm durch die Segel bläst und wo die Balken krachen. Ja, also bei mir in der Werkstatt, da bläst kein Sturm und... Balken krachen. Also vielleicht, nicht wahr? Nix kracht. Nix. Außerdem habe ich Bretter und keine Balken. Das macht nichts. Dafür hast du so schöne Hobelspäne, in denen man so schön schlafen kann. Wie das sichtbar sein müde macht. Entschuldige, aber ich muss mich hinlegen und schlafen. Halt! Nicht in den Spänen. Warum nicht? Die muss ich doch wegkehren, wenn ich hier sauber mache. Nein, das musst du nicht. Ja, ich werfe dich am Ende versehentlich mit weg. Nein, das tust du nicht. Da legt er sich jetzt einfach hin. Sichtbar sein macht müde. Gott behüte. Und dichten tut er auch noch im Halbschlaf. Egal. Ja, Dichtung und Kobold, das ist eins. Sowas. Also sowas. Hey, du! Nett ist er ja, der kleine Kerl. Aber, nein, das ist doch alles nicht wahr. Das kann doch nicht wahr sein. Ich bin verrückt. Ich sehe Gespenster oder Kobolde oder... Das halte ich nicht aus. Das muss ich jemandem erzählen. Der Meister Eder hatte das dringende Bedürfnis, einen Schluck zu trinken. Und zwar in der Wirtschaft an der Ecke, wo er sich ab und zu mit befreundeten Handwerkern zu einem Kartenspiel traf. Und tatsächlich fand er dort auch jemand, dem er vom Pumuckl erzählen konnte, nämlich den Mechaniker Schmidt. Der hörte sich die Geschichte an, aber dann meinte er... Schade, Eder, dass du nicht Großvater von 7 Enkelkindern bist. Warum? Die hätten einen Mordspaß an den Märchen. Wenn ich dir doch sag, dass das kein Märchen ist. Das Dumme ist nur, dass er für dich nicht sichtbar ist, sondern nur für mich. Und das nur, wenn niemand dabei ist. Eder, sonst würde ich sagen, komm mit. Eder? Ja? Ob du nicht mal zum Arzt gehen solltest. Hm? Sogar seinen Namen hat er gesagt. Pumuckl heißt er. Oder vielleicht hast alles geträumt. Denk doch nach. Was hast du denn heute Nachmittag getan? Hm? Ich wollte das Kästchen für Frau Steinhauser fertig machen. Ja? Und? Aber es ist immer noch nicht fertig, weil... Weil du eingeschlafen bist. Glaub mir, das gibt's, wenn man älter wird. Ach. Wahrscheinlich hast du dich ein bisschen hingesetzt und bist eingeschlafen. Du hast dich doch sicher hingesetzt, oder? Ja, schon, aber... Na, siehst du. Und wenn du jetzt heimgehst, wirst du sehen, dass dein ganzer Pumuckl oder wie er heißt, ein Hirngespinst ist, das weder in den Hobelspinnen noch sonst wo schläft. Der Meister Eder ist daraufhin mit recht gemischten Gefühlen in seine Werkstatt zurückgegangen. Vielleicht hatte sein Freund Schmidt recht. Vorsichtig schloss er die Tür auf und vorsichtig ging er zu den Hobelspänen. Jetzt werde ich gleich sehen, ob ich geträumt habe oder nicht. Da drin müsste er schlafen. Vielleicht ist er tiefer in die Hobelspäne hineingekrochen. Nein, das ist er auch nicht. Pumuckl! Pumuckl! Also, wenn das wirklich nur ein Traum war, dann mir wird ganz Angst. Vielleicht bin ich verrückt. Pumuckl! Pumuckl! Vielleicht sitzt er irgendwo. Vielleicht ist er aufgewacht und hat sich verkrochen. Unter der Hobelbank oder auf dem Regal. Nein, da ist er nicht. Und da auch nicht. Pumuckl! Eder, du hast also am helllichten Tag geträumt. Sowas. Aber schade ist, sehr schade, dass das nur ein Traum war. Was ist? Wo warst du? Oh je, bin ich jetzt erschrocken. Frau Steinhauser, Sie sind's. Entschuldigen Sie, ich wollte nur nach dem Kästchen fragen. Ist es fertig? Ja, fast. Nur noch das Schloss einpassen. Wenn ich die Schrauben dazu finde. Es könnte nämlich sein, dass... Sind's die da? Ja, die sind's. Die liegen noch so da, wie ich sie hingelegt habe. Sie sagen das, als ob das was Trauriges wäre. Ist's auch, aber... Mein Schraubenzieher ist weg. Da liegt einer. Stimmt. Also dann rein mit den Schrauben. Wollt Sie nicht drängen. Ich komme nur eben vorbei. Es kommt mir auf einen Tag hin oder her nicht an. Nein, deswegen habe ich nicht geseufzt, sondern... Au, au! Haben Sie sich wehgetan? Ach wo? Er hat mich gezwickt. Wer? Hab ich's doch nicht geträumt. Wer hat Sie denn gezwickt? Wer? Der? Herr Eder, die Nagelschachtel! Oh, und wie die runtergefallen ist! Mit einem solchen Schwung! Nein, sowas! Also so komisch finde ich das auch wieder nicht. Die Nägel sind über den ganzen Boden verstreut. Ach, die wird er schon wieder aufheben. Wer? Er, der, naja, der es runtergeworfen hat. Wo kommt denn das Sägemehl her? Mein Kleid ist ja über und über voll. Tatsächlich. Also das scheint sie auch noch zu freuen. Also das kommt von dem Brett da oben herunter. Ja, das ist ja allerhand, wie es da herunterstaubt. Ja, das ist wirklich allerhand. Hörst du nicht gleich auf mit der Herunterstauberei? Na, dann nützt doch das Befehl nichts. Da muss heruntergeputzt werden. Ja, da haben Sie recht. Ich putze ihn gleich runter. Den schmutzigen Schmutz. Also ich glaube, es ist besser, ich gehe. Sie können mir das Kästchen ja morgen liefern. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du bist mir aber einer, Pumuckl. Das darfst du doch nicht. Auch nicht, wenn du ein Kobold bist, verstanden? Du vertreibst mir ja die Kundschaft. Verstehst du mich? Ich habe gefragt, ob du mich verstehst. Pumuckl. Pumuckl, gib doch Antwort. Ich weiß doch, dass du das warst. Pumuckl, ich bin ja so froh, dass du wirklich da bist. Ich wäre mir ja verrückt vorgekommen, Pumuckl. Pumuckl, willst du, dass ich mir verrückt vorkomme? Na, wo bist du denn? Hier. Späne fallen, Nägel knallen, Pumuckl freut's, niemand bereut's. Wo sitzt du denn? Und niemand findet den kleinen Pumuckl, wenn es der Pumuckl nicht will. Niemand. Niemand außer mir. Ich hab dich schon gesehen. Und er ist. Lass mich aus. Nein. Bitte, ich hab vergessen, dass ich für dich sichtbar bin. Bitte, lass mich aus. Nein, ich bitte. Lass dich nicht aus. Bitte. Denn ich bin froh, dass ich dich hab. Aber wie schaust du denn aus? Wieso? Über und über voller Staub und Sägemehl. Ja. Ich muss dich ja ausbürsten. Warte mal, ich hol die Bürste. Ach, nein, das ist nicht notwendig. Oje, meine Kleiderbürste ist größer als der ganze kleine Kerl. Für dich muss ich ja einen kleinen Farbpinsel nehmen. Ah ja, gib Acht. Der könnte richtig sein. So, jetzt. Das kitzelt ja. Hör auf. Ah, damit wenigstens das Schlimmste weg ist. Nein. Meine Nase. Oh. Zum Wohl, Pumuckl. Was ist das in meiner Nase? Was das ist? Das ist Staub. Und wenn man einen Staub in der Nase hat, dann muss man niesen. Oh, was man alles muss, wenn man sichtbar ist. Ist das komisch? Du brauchst nicht glauben, dass das bloß für dich komisch ist, dass du sichtbar bist. Für mich schon auch. Aber jetzt ist es halt mal so. Das war ja auch sehr komisch. Ja. Wie der Staub auf die Frau heruntergewirbelt und gewurbelt ist. Und wie dann... Oh Jäger, das Kästchen muss ich ja noch fertig machen. Wie dann die weißt was, Pumuckl? Ich mach das ganz schnell und dann unterhalten wir uns weiter. Ja, und wenn ich mich jetzt schon weiter unterhalte, also wenn ich jetzt zum Beispiel... Halt! Lass du nicht gleich meinen Schraubenzieher da. Ich lass ihn da und ich lass ihn dort. No. Ein paar Schrauben, die müssen dran glauben. Pumuckl, bitte, sei brav. Pumuckl, sei brav, Pumuckl. Ja, sehr brav. Ich bin koboldsbrav. Weißt du, und wenn ein koboldsbrav ist, dann muss man auch was davon sehen. Weißt du, so Staub zum Beispiel. Ja. Pumuckl. Und man muss es auch hören. Ja. Hör mal zu, wie brav ich bin. Also sei brav, komm, ja. Oh, aber Pumuckl, das kannst du doch nicht. Pumuckl. Oh, Pumuckl ist ein sehr, sehr braver Mensch. Bei dir ist es so schön, wie auf einem Segelschiff. Ja, ja. Ich bin fast beinahe überhaupt kein bisschen, fast nicht traurig, so? Dass ich jetzt immer bei dir bleiben muss. Weil hier ist es so so lustig. Und seltsam. Der Meister Eder war auch alles andere als traurig, dass er jetzt immer diesen kleinen Kobold um sich haben würde. Er angelte sich den Schraubenzieher unter der Hobelbank hervor und nach einiger Zeit gelang es ihm auch, das Schloss einzupassen und die beiden Schrauben zu befestigen. Der Pumuckl guckte ihm dabei eine Weile zu. Dann zog er es vor, sich mitten in den Hobelspänen niederzulassen und sich seiner Lieblingsbeschäftigung hinzugeben, nämlich der Dichtkunst. Es sollte ein wunderschönes Gedicht über das Sichtbarsein werden. Doch so viel der kleine Kobold auch nachdachte, auf das Wort sichtbar fiel ihm einfach kein rechter Reim ein. Und das war schade. Denn erstens einmal ist es gut, sich auf das Sichtbarsein einen Reim zu machen. Und zweitens hätten wir jetzt gerne ein wunderschönes Koboldsgedicht gehört. So bleibt uns nichts anderes übrig, als uns eben die nächste Pumuckl-Geschichte anzuhören.